Natascha, ach Natascha, was hast du mit mir gemacht? Du hast mich mit deinen Küssen fast um den Verstand gebracht. Einmal weinen, einmal lachen, das ist doch zu viel für mich. Das darfst du mit mir nicht machen, denn du weißt, ich liebe dich. Ach, Natascha, ach, Natascha, hast du schon daran gedacht? Wegen dir und deiner Augen schlaf ich nicht mehr eine Nacht. Und in allen meinen Träumen denke ich an dich zurück. Lass uns keinen Tag versäumen, viel zu schnell vergeht das Glück. Ach, Natascha, bist wie eine Zarin schön. Alle Leute werden staunen, wenn wir zu der Hochzeit gehen. Fest in meine starke Hand. Ach, Natascha, Natascha, Natascha.